1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, Dienstag. Nacht, ihr Lieben. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Wer also Lust hat, mit mir zu reden, hier live, der möge bitte anrufen. 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht, der heißt Tobias. Das stimmt, ne? Hallo? Tobias, 20 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, Domian. Hallo. Wie geht's? Dankeschön. Und selbst? Ja, gut. Gut. Aber weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, weil ich mit einer heroinabhängigen Mutter groß geworden bin. Ist deine Mutter immer noch heroinabhängig? Ja. Wie alt ist deine Mutter? 54. 54. Das heißt, dein ganzes Leben, solange du zurückdenken kannst, war die Mutter heroinabhängig? Ja, ja. Also mal mehr, mal weniger. Also auf jeden Fall auf Drogen. Bist du Einzelkind? Ja. Und alleine mit deiner Mutter aufgewachsen? Ja, also ja. Also bei deiner Mutter aufgewachsen? Ja, bei meiner Mutter aufgewachsen, genau. Ja. Wie war das? Erzähl mal. Ja, also es war auf jeden Fall hart. Was ist so? In dem Sinne, dass man Eindrücke gewinnt, die man als, glaube ich, als normales Kind nicht hat. Oder nicht gewinnt. Und ja, wie soll ich sagen? Und man verpasst natürlich. Genauso wie man Eindrücke gewinnt, die man als normales Kind nicht erkennt. Gewinnt, verpasst man auch Sachen, die normale Kinder halt erleben. Ne? Bleiben wir mal bei den Eindrücken. Magst du mal ein paar Beispiele bringen, die Eindrücke, die du mitbekommen hast als kleines Kind durch deine drogenabhängige Mutter? Ja, also Drogenabhängige sind ja hemmungsloser als normale Menschen. Wie man, also kennt ja jeder von, also hat ja sicherlich jeder schon mal irgendwo gesehen. Mhm. Und also da gibt es halt kein Schamgefühl, was Sexualität angeht oder... Und da hast du Sachen mitbekommen? Ja, ja. Was hast du da mitbekommen? Ja, alles. Alles, wie sie, deine Mutter, wie die Sex mit Männern hatte? Ja, ja, zum Beispiel. Was noch? Wie sie geschlagen wurde, wie, also teilweise, es ist jetzt natürlich nicht einfach, darüber zu reden. Ja, glaube ich, glaube ich. Deswegen kommt das jetzt auch nicht alles direkt so aus mir raus. Verstehe, aber, na, völlig klar. Habe ich volles Verständnis für. Da waren dann immer irgendwelche Männer zu Besuch, irgendwelche Bekannten, ja, von ihr. Immer. Eigentlich immer. Und du warst, ich stelle mir das gerade. Ich habe mir gerade eine Zigarette angemacht, die dann auch so versucht haben, teilweise die Vaterrolle einzunehmen oder so. Und deine Mutter hat dann, ist nicht eingeschritten, wenn du als beispielsweise 6-jähriger Junge, 7-jähriger Junge dazu kamst und die gerade Sex hatten. Das war ihr, dann egal. Ja, also im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, dass ich als Person, ja, man kann das schlecht sagen, aber ja, also auf jeden Fall schon, ich war irgendwie egal, ich war ihr genauso egal, wie ich ihr etwas bedeutet habe. Das hört sich jetzt, ach so. Widerspricht, also das hört sich total nach totalem Bullshit an, aber... Nee, ich habe schon eine Ahnung, was du meinst. Du hast gerade nur so ein Beispiel angeführt mit dem Schlagen, dass du dabei warst, wie Männer sie geschlagen haben. Ja, mich, sie und ich war auch schon dabei, wie sie ausgeraubt wurde von einem Mann, der auch Geld für Heroin brauchte. Oder für Geld brauchte, ich schätze mal für Heroin. Da wurde mir meine PlayStation 1 geklaut, meiner Mutter der Fernseher. Und es war mir damals verdammt viel, so eine PlayStation. Ja, sicher, klar. Damals das Einzige, was ich so hatte. Ne? Ja, klar. Was Besonderes war. Sagen wir nochmal auf die Sexualität zurückzukommen. Versuch mir das mal zu erklären, was das mit einem Kind macht. Ja, was das in einem Kind ausrichtet, wenn man von klein auf sieht, wie die Mutter Geschlechtsverkehr hat. Kannst du das erklären? Ja, was richtet das in einem Kind aus? Ja. Verstört, also man kann damit erstmal nicht so viel anfangen und ja. Hat das denn nicht auch denn deine sexuelle Entwicklung irgendwie schon sehr beeinflusst? Doch sicher ja. Ja, ja. Hat es. Hast du eine für dich heute heute eine befriedigende Sexualität? Kannst du die leben oder ist das alles noch gestört? Jein. Also Jein. Halb-halb. Halb-halb. Mhm. Deine Mutter hat ausschließlich Heroin genommen, sonst andere Drogen nicht? Ja, also, ja, ich hatte eben schon mal gesagt, wenn man aber nicht studiert zu einem Kollegen, wenn man Heroin nimmt, dann hat man ja, also dann nimmt man ja im Endeffekt alles. Also, also hat sie auch gemacht? Ja, die komplette Palette. Also war also, da auch Alkohol, Kokain dabei? Kokain, Amphetamin, Alkohol auch, Alkohol viel. Alkohol auch viel. Hat sie auch noch gearbeitet nebenbei? Nein, keinen normalen Job. Wenn du das jetzt mal so zurückdenkst, du bist jetzt 20 Jahre alt, was war das Heftigste, das Krasseste, was du in deiner Jugend und Kindheit erlebt hast? Das kann ich gar nicht so sagen. Also was ist das Heftigste an einem Weltkrieg? Kann man ja auch nicht so sagen. Ne? Also was man, also ich kann jetzt nicht sagen, was da, ich kann jetzt kein Erlebnis heftiger, also da waren schon so einige heftige Erlebnisse. Also würdest du auch von dir aus sagen, das war keine schöne Kindheit und Jugend, die du hattest? Nein, auf gar keinen Fall. War sie denn zu dir wenigstens, wenn sie dann nüchtern oder klar war, war sie nett zu dir? Nüchtern war sie eigentlich, kenne ich meine Mutter nicht. Ach so. Nein, also nüchtern, also ehrlich nicht. Also nüchtern und klar, sage ich jetzt mal. Die nüchterne Person vor meiner Mutter ist mir nicht bekannt. Kann ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist ja heftig. Das heißt, sie war immer entweder auf Drogen oder auf Alkohol. Also auf Alkohol irgendwas war immer. Ich finde, wir sollten Drogen auch für Alkohol benutzen. Das ist ja auch absolut, ja, absolut. Dass sie das überhaupt geschafft hat, dann dich großzuziehen, das ist doch kompliziert. Sie hat mich nicht geschafft, großzuziehen. Das habe ich selber gemacht. Ja gut, aber als du 3 Jahre alt, 4 Jahre alt warst, da muss man sich ja um ein Kind kümmern. Ja, ich weiß es nicht. Irgendwie hat's, da gab's keine... Also ich lebe ja noch, also ich habe anscheinend mein Essen bekommen und mein Trinken. Da gab's keine Oma oder irgendjemand, der sich um dich auch gekümmert hat? Ja, eine Oma gab es, aber die ist früh gestorben. Wie alt warst du da? 4 oder 5, also da erinnere ich mich auch. Na gut, vielleicht hat die Oma dann die ersten Jahre gestemmt, könnte ja auch sein, ne? Das ist möglich, also man kriegt das auch anders, ich denke mal, Kinder von normalen Eltern, kriegen ihre Vergangenheit ganz anders übermittelt. Als, hast du denn so deine normale Schule und das alles geschafft? Ja, nein. Was heißt ich das? Ich habe Hauptschulabschluss. Hauptschulabschluss. Hast du eine Lehre schon gemacht? Nee. Ich arbeite. Aber du arbeitest? Eine Arbeit. Was ist das für eine Arbeit, die du machst? Das ist eine Arbeit in einem Lager. In einem Lager. Mhm. Ja. Wohnst du denn noch bei deiner Mutter? Nee, seit einem halben Jahr nicht mehr. Ich habe da auch früh schon nicht mehr gewohnt. Ich habe da mal geschlafen. Also man kann ja nicht einfach komplett weggehen. Ne? Ja. Wie hat deine Mutter denn reagiert, als du dann gesagt hast, ich gehe? Ja, es gab niemals einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt. Ne? Ja, und wie hat sie reagiert, als du dann gegangen bist? Als ich jetzt wirklich ausgezogen bin. Da war ich bei ihr schon gar nicht mehr gemeldet. Achso, im Klartext? Ich habe ihr eigentlich schon gesagt, ich habe jetzt eine eigene Wohnung. War ihr egal? Ja. Mhm. Ich wundere mich überhaupt, dass deine Mutter dann so alt geworden ist, wenn sie so viele Jahrzehnte gut Drogen konsumiert hat. Es gibt sehr, also unter Drogenkonsumenten gibt es wirklich sehr zähe Leute. Mhm. Viele. Ist sie denn körperlich noch relativ fit oder ist sie schon sehr angeschlagen? Relativ fit, dafür für den langen Drogenkonsum relativ fit, für normale Menschen sehr angeschlagen. Hm. Kannst du dich erinnern, mal einen Moment der Liebe erfahren zu haben durch deine Mutter? Ja, man kann das ja, also sie hat es vielleicht versucht, ne? Hm. Aber pauschal nein. Wie war das so Weihnachten und an Geburtstagen, was für Kinder immer so wichtig ist? Ja, sowas, keine Ahnung. Also war nicht wirklich. Also da gab es keinen Schmuck. Das hatte ich in der Schule so ein bisschen, aber... Also es gab keinen Weihnachtsbaum bei euch? Nee. Und auch kein Feiern, kein Singen, nichts Besonderes, gar nichts. Hm. Also wenn meine Mutter irgendwas gesungen hat, dann irgendwelche Texte von den bösen Onkels. Und das nicht nur an Weihnachten. Also nein, es gab kein Feiern und kein Singen. Wenn ich dich jetzt so ganz klar frage, was empfindest du für deine Mutter? Was antwortest du mir? Kann ich dir keine klare Antwort drauf geben. Also zwiegespalten alles. Sehr zwiegespalten, auf jeden Fall. Mhm. Also das, da ist auf jeden Fall Hass, da ist Liebe. Ja. Unverständnis. Ja, genau. Zorn. Ja, das ist eigentlich, ja. Unverständnis. Unverständnis trifft es eigentlich ziemlich gut. Ja, dass sie einfach nicht den, ich sag's mal ganz plump, dass sie den Arsch nicht hochgekriegt hat, irgendwann aus dem ganzen Sumpf sich selbst rauszuziehen. Ja. Ne? Das kann man ja auch, vielleicht auch ein Gefühl sogar der Verachtung, dass sie das nicht geschafft hat. Ja, aber wenn ich auch sehr dafür verantwortlich mache, sind auch so Leute vom Jugendamt oder also überhaupt Lehrer. Also das ist irgendwie, ich habe das auch nicht, ich habe das nicht in der Schule erzählt, aber eigentlich müsste man noch als jemand, der studiert hat, sich mit Menschen auskennt, der musste doch merken, dass mit einem Kind nicht irgendwas nicht stimmt. Und vielleicht, also entweder ich habe mich gut gehalten, war nicht auffällig und man hat es nicht gemerkt. Vielleicht. Aber Tobias, du hast gerade gesagt, du hast einen Hauptschulabschluss gemacht und dann hast du gesagt, dass du jetzt im Moment nur so Jobs rum eine Arbeit hast. Hast du denn einen Plan, dass das sich noch verändern könnte, sollte? Ja, im konkreten Plan nicht, aber dass es sich verändern sollte, den Plan habe ich schon. Finde ich auch. Wie? Noch geht das ja, du bist ja nur erst 20 Jahre alt. Ja. Eigentlich müsstest du dir das jetzt vornehmen und dich richtig informieren. Vielleicht einen Realschulabschluss machen oder zumindest eine Lehre anstreben, aber auf jeden Fall irgendwas weitermachen. Dass du nicht dein ganzes Leben lang dann nur so rumjobbst. Das ist keine Perspektive. Nee. Denn du wirst ja mal ein besseres und schöneres Leben führen, als das, was du da bei deiner Mutter miterlebt hast. Ja. Aber ich denke, also es kann ja eigentlich in gar keine andere Richtung außer nach oben gehen. Ne? Oder ich mache eine, ja, sehr unmöglich. Also tiefer als da, wo ich war. Ja, aber du kannst natürlich auch stehen bleiben. Du musst jetzt noch, du musst weiter, ne? Du musst weiter nach oben. Ja. Das Thema Drogen und so ist für dich aber überhaupt kein Thema, dass du selbst etwas nimmst. Doch. Doch. Ja. Auch. Ja, also ich habe auch schon so ziemlich alles genommen, aber also hauptsächlich rauche ich eigentlich nur Cannabis. Sollte es auch sein lassen. Ja, sicherlich. Ne? Das solltest du radikal sein lassen. Du siehst ja nur, wohin es auch führen kann. Ja, wenn man damit groß wird, dann... Ja, klar, trotzdem. Ja, das ist alles so eine Sache, ne? Tobias, fühlst du dich im Moment so in deinem Leben ziemlich so alleine gelassen und weißt auch nicht so richtig, wie du es weiter angehen sollst? Ja, es geht. Also ich bin irgendwie schon immer gut klargekommen, also verhältnismäßig gut klargekommen. Und Ich frage es deshalb, weil ich dir sonst wirklich raten würde, dass du dir von außen irgendwie Hilfe suchst, wenn du das alleine jetzt nicht weiter schaffst, die nächsten Schritte. Das ist ja im Prinzip keine Kunst. Ne? Ja, du musst es nur wollen. Ne? Das ist die Kunst, die Entscheidung zu treffen und die dann durchzuziehen. Ja. Tobias, meine Zeit rennt ein bisschen weg. Okay. Das hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja. Und Da habe ich noch zwei Kumpels grüßen, die gerade auch zugucken. Meine engsten Freunde. Okay, schnell. Ja, Alex, Simon und Philipp. Ja. So, Tobias, aber du musst dich auf deinen Hintern setzen. Ja, tue ich. Lass die Sache mit dem Cannabis. Moment auch. Lass die Sache mit dem Cannabis sein. Ja. Irgendwann regiert Cannabis dich und nicht du hast mehr die Macht über Cannabis. Ja. So, und du musst sehen, dass du dich weiter qualifizierst, egal wie, Schule oder Ausbildung, irgendwas. Ja. Jeden kleinen Schritt, den du schaffst, da kannst du verdammt stolz drauf sein, denn du hast es wirklich nicht leicht gehabt, das glaube ich. Okay. Mein Lieber, alles Gute. Alles Gute. Tschüss, Tobias. Ja. Ciao. Hallo Maria. Maria ist 19. Hallo Maria. Hallo. Maria, um was geht's denn? Es geht um meinen Freund. Was? Also ich weiß nicht mehr weiter. Was ist denn da los? Wir sind jetzt seit anderthalb Jahren zusammen und er ist ziemlich eifersüchtig und sehr besitzergreifend. Wie alt ist denn der Knabe? Er ist 22. Eifersüchtig und besitzergreifend. Mhm. Wie macht sich das denn, woran macht sich das deutlich? Ja, am Anfang war es halt nur so, dass er SMS kontrolliert hat und jetzt geht es halt so weit, dass er bei mir auf der Arbeit aufkreuzt. Ich schon sämtliche Abmahnungen gekriegt habe von meinem Chef. Wie aufkreuzt? Was macht er denn dann da? Ja, er kontrolliert, ob ich arbeiten bin und da war mal was, ich war hinten im Aufenthaltsraum, er hat aber nicht hinten nachgeguckt, er war nur vorne und hat dann vor der Kundschaft rumgeschrien, wo ich denn wäre. Was arbeitest du denn? Ich bin beim Friseur. Ja. Und das war halt nicht so toll, da habe ich dann die erste Abmahnung gekriegt und das hat sich jetzt schon ein paar Mal so abgespielt. Und ja, gewalttätig, er war mal kurz davor. Und ich weiß halt eigentlich nicht mehr, was ich jetzt machen soll, weil ja. Ich mich schon von ihm trenne, aber die Angst ist halt da vor ihm. Ja, er guckt auch, er verlangt, dass du dein Handy ihm zeigst und ja. Er kontrolliert danach, mit wem du gesimst hast. Genau. Hm. Und er kreuzt bei meinen Freundinnen auf, wenn ich sage, dass ich bei einer Freundin bin, um auch zu kontrollieren, ob ich da bin. Und das ist für mich nicht mehr normal. Mhm. Ich muss ja Angst haben, jemanden zu grüßen, dass er das irgendwie mitkriegt. Ja. Und naja, ganz schlimm und bedenklich finde ich natürlich auch die ganze Sache da mit der Arbeit, dass er unter Umständen deinen Arbeitsplatz gefährdet. Mhm. War der am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt und die ersten Monate, war der anders drauf? Ja. Ja? Ich habe den auch ganz anders kennengelernt. Und wann ist das so, nach wie vielen Monaten ist das gekippt? Nach ungefähr einem halben Jahr. Schon? Mhm. Das heißt also, jetzt ein Jahr geht es fast schon so. Ja. Würdest du sagen, dass du ihn eigentlich nicht mehr liebst? Ich weiß nicht, ob das noch Liebe ist oder ob das Trotz ist. Trotz? Ja, weil viele sagen zu mir, ich soll mich trennen und... Gegen wen wärst du denn dann trotzig? Gegen meine eigene Familie. Weil die was sagt? Dass ich mich trennen soll. Ach so, dass du denen gegenüber trotzig bist. Ja. Hm. Also die Familie kriegt das auch mit, deine Eltern oder deine Geschwister, die du... Ja, ja, kriegen das schon alle mit. Also er darf jetzt auch nicht mehr hier rein zu uns. Hat er sich da auch mal blöd benommen bei euch zu Hause? Hat er. Hat er? Mhm. Du wohnst bei deinen Eltern noch? Ja, ich wohne noch bei meinen Eltern. Und was hat er da gemacht zu Hause? Mein Vater hat ihn sich mal zur Seite genommen und hat ihn halt gesagt, dass das mit der Arbeit so nicht geht, weil ich meinen Job riskiere. Und ja, er ist dann gegenüber meinem Vater laut geworden und respektlos. Was heißt das? Ja, er hat ihn beschimpft und dass er sowieso keine Ahnung hätte und jetzt hätte er ja das Sagen über mich und das ist ja alles heftig. Ja, und da hat mein Vater ihn halt rausgeschmissen und dann hatte ich mich auch kurz von ihm getrennt, bin aber dann doch wieder zu ihm zurückgegangen. Was? Und ja, auch wenn ich jetzt meine Freiheit haben will, wir waren zum Beispiel am Samstag hier im Stammcafé und wir haben jetzt wegen ihm da drin Hausverbot. Warum? Weil ich ihm nicht gesagt habe, wo ich bin. Ich habe ihm gesagt, ich bin meiner Freundin, weil ich einfach mal abschalten wollte. Ja. Und er hat das dann irgendwie mitgekriegt und ist da reingekommen und meinte, er müsste den Tisch umschmeißen. Ach du lieber Gott. Und hat er große Randale gemacht. Genau. Und wir haben jetzt alle da drin Hausverbot. Ach du lieber Gott. Ist es da zu Schlägerei gekommen, gar? Ja, mit dem Besitzer. Mit dem Besitzer? Ja. Und meine Freunde haben jetzt mir gesagt, entweder du trennst dich oder... kannst dich darauf verlassen, dass wir auf Distanz gehen, weil das so nicht mehr geht, weil ich bin eigentlich ein lebensfroher Mensch. Maria, weil ich muss ja gleich mal sagen, ich habe volles Verständnis für deine Freunde und volles Verständnis für deine Eltern. Ja. Da ist jetzt nichts mehr mit Trotz den Eltern gegenüber. Die haben verdammt nochmal recht. Wenn ich, ja, na hör mal. Wenn ein Mensch einen anderen so behandelt, wie der dich behandelt, das ist doch null. Da ist null Respekt, null Achtung, null Liebe. Da geht es nur noch um Macht und um Besitzen wollen und er will letztendlich sagen, wo es lang geht. Nur darum geht's. Mhm. Der behandelt dich doch wie eine Sklavin. Ja, das stimmt. So. Was will man denn mit so einem? Eigentlich nichts. Eigentlich überhaupt nichts. Erlebst du denn noch schöne Momente mit dem? Mhm. Also die letzten Monate gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Mm-mm. Auch wenn ihr dann so alleine seid, ist die Stimmung auch nicht doll. Ja, doch, am Anfang ja, aber... Ja, am Anfang, aber jetzt meine ich. Ja, am Anfang des Treffens schon, aber ach so. Nur das Handy irgendwie zu klingeln oder so und dann war es das auch schon. Und er hat sich noch nie irgendwann mal bei dir versucht zu erklären oder sich entschuldigt oder irgend sowas? Doch, er kommt dann immer auf die Mitleidstour. Er sagt dann eigentlich, dass er es so nicht meint und dass er einfach Angst hätte, mich zu verlieren und nur, ich finde halt, irgendwann ist auch genug und ich bin gerade mal 19. Ja, finde ich. Ich möchte nicht irgendwie so weiterleben. Finde ich auch. Also da, das ist eigentlich die entscheidenden Sätze, die du gerade selbst gesagt hast. Möchte ich dich drin bestärken. Ja. Und wenn du Angst vor dem hast, dass dir irgendwas antust, dann droh ihm gleich mit der Polizei. Deine Eltern sind eingeschaltet. Dann fahr gleich dickes Geschütz auf. Falls der irgendwie wagt, was zu unternehmen, hat der sofort eine Anzeige am Hals. Ja. Sofort. Raus aus der Beziehung, so schnell wie möglich. Ja. Lass das bloß nicht mit dir machen. Nee, ich glaube, das ist auch besser, wenn ich mich endgültig trenne. Schlaft ihr noch miteinander? Nein. Nein. Schon seit fast einem halben Jahr nicht mehr, weil ich das nicht mehr will. Aber er würde wollen. Ja. Hat er dich da auch schon mal bedrängt, dass er... Des Öfteren, ja. Weswegen ich dann auch gesagt habe, nee, mache ich nicht mehr. Aber da hast du immer dann dich durchgesetzt. Ja, jetzt zum Schluss schon. Aber es gab schon Situationen, wo du dich nicht getraut hast, Nein zu sagen oder es ihm zuliebe dann gemacht hast? Was heißt nicht getraut? Ich habe ihm das zwar gesagt, aber er wird halt oft dann aufdränglich, wo ich dann Angst hatte, bevor irgendwas passiert, dann machst du einfach mit. Und schlimme Zustände, Maria. Ja, ich weiß. Mann, schlimme Zustände. Mir ist ganz grauselig, was du da alles erzählst. Ganz schlimme Zustände. Raus aus der Beziehung. Ja. So schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Und mit großen und offenen Augen demnächst gucken, wenn ein Typ wieder nur so Anzeichen hat, demnächst in der Zukunft, sofort einen Riegel vorschieben. Ja. Das darf kein Mensch mit sich machen lassen, sowas. Weiß. So, dann wünsche ich dir, das musst du jetzt natürlich durchziehen, ne? Du musst dir das klar eben sagen. Da wünsche ich gutes Gelingen. Dankeschön. Und alles Gute überhaupt. Danke. Tschüss, Maria. Ja, ciao. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema, ich habe meinen Glauben verloren. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die einmal sehr gläubig waren, im religiösen Sinne, und die eben dann durch ein bestimmtes Erlebnis, ein Ereignis, ein Schicksalsschlag oder vielleicht auch einen Entschluss den Glauben verloren haben. Vielleicht sogar von heute auf morgen. Im weitesten Sinne vielleicht aber auch mit Leuten, die sagen, ich habe den Glauben verloren an die Menschheit, den Glauben verloren an meinen Partner, an meinen besten Freund, weil das und das passiert ist. Ich habe meinen Glauben verloren, das ist unser Thema morgen. Wer gerne dazu was erzählen möchte und sich gerne mit mir unterhalten möchte, rund um die Uhr könnt ihr mailen, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen, da sind die Leitungen geschaltet. Jetzt grüße ich sehr herzlich den oder die Enes, 28, hallo. Ja, guten Abend. Ein Mann. Richtig. Ja, Enes, um was geht's bei dir? Ja, ich habe das Problem, dass ich meinen Eltern nicht sagen kann, dass ich schwul bin. Bist du türkischer Herkunft? Richtig. Ah, ich dachte mir, aufgrund des Namens. Ja. Ja. Du kannst deinen Eltern nicht sagen, dass du schwul bist. Genau. Wie lange weißt du es für dich schon? Wie lange ist es dir klar? Dass ich jetzt schwul bin? Ja. Schon seit meinem 16. Lebensjahr. Ja. Und du lebst heimlich ein schwules Leben, ein Doppelleben? Richtig, sozusagen. Ja. Lebst du noch bei deiner Familie zu Hause? In der Woche ja, aber am Wochenende nicht. Da bin ich bei meinem Freund. Ja. Und was erzählst du dann zu Hause, wo du bist? Ja, dass ich halt bei meinen Kumpels da penne. Kommst du aus einem sehr traditionellen und streng traditionellen Elternhaus? Ich sag mal so, unsere Tradition, die läuft natürlich selbstverständlich. Aber ich habe sozusagen auch strenge Eltern. Sehr strenge Eltern. Sehr strenge Eltern. Ja. Und ich habe einfach Angst, sie zu enttäuschen oder dass sie damit jetzt nicht klarkommen würden. Ja, wie viele Geschwister hast du noch? Ich habe zwei Brüder, jüngere. Jüngere. Viel jünger? Ja, der eine ist 24 und der andere ist 21. Ah ja, gut, das ist ja schon erwachsene Jungs sind das ja. Richtig. Die wissen auch nicht Bescheid? Nein. Niemand, also überhaupt niemand andeutungsweise irgendwie im Familienkreis? Also aus Familienkreis weiß es keiner. Wo ich arbeite, da wissen meine Arbeitskollegen und halt mein Freund. Ja, und du meinst auch nicht, dass in der Familie getuschelt wird schon? Enes, 28, noch keine Frau, keine Freundin? Ja, meine Mutter macht ja schon die ganze Zeit Druck, dass es jetzt Zeit mal wird, dass ich heirate. Und ich so, ja, Mama, es hat noch Zeit und so, aber... Bist du denn da schon mal so zum Schein mit einer Frau aufgetaucht in den letzten Jahren? Ja, ich sag mal so, ich hatte vorher schon zwei Beziehungen mit Frauen gehabt. Ach so. Ich hatte so gehabt und es lief aber nicht. Längere Beziehungen? Ja, was heißt länger? Die eine war, glaube ich, gerade mal 3-4 Wochen. Ach so. Ja, also Aber da müssen die ja schon misstrauisch werden. Wenn du als 28-jähriger Mann noch nie längere Zeit mit einer Frau zusammen warst, muss die Familie doch letztendlich schon im Geheimen sehr munkeln. Ja, letztendlich habe ich ja auch immer gesagt, gehabt, zum Beispiel, wenn ich am Wochenende losgefahren bin und am Wochenende immer nicht zu Hause war, dass ich ja bei meiner Freundin nur so penne halt. Mhm. Und die Frau, oder deine Mutter wollte nicht die Freundin kennenlernen, dein Vater? Nein, da wollte sie nicht. Wird denn oder wurde schon mal so in der Familie über Schwule gesprochen? Eigentlich nein, fast gar nicht, überhaupt gar nicht. Und wenn, dann sehr abschätzig sicher. Ja, ne? Selbstverständlich, auf jeden Fall. Mhm. Da steckst du in einem großen Problem, das kann ich mir vorstellen. Ja, vor allem, weil ich ja auch Doppelleben führe. Das ist ja das Problem, wie du es auch schon erläutert hattest. Ja, ja. Und ich kann an mir gar nichts machen. Ich gehe als normale Junge raus und komme dann abends oder irgendwann mal wieder nach Hause als normaler Junge wieder zurück. Mhm. Hast du denn nicht Angst? Du sagst auf der Arbeit, was arbeitest du? Ich bin als Barkeeper. Ja, hast du die Angst, dass das über die Arbeit, Barkeeper sind viele Menschen, wer kennt einen den anderen, dass das dann doch durchsickern könnte? Sonst wäre das ja schon längst rausgekommen, ist aber nicht. Ist aber nicht. Nee, ich habe gute Arbeitskollegen. Die halten alle dicht. Auf jeden Fall. Wie ich schon sagte, sonst wäre das schon längst rausgekommen. Ja. Ja. Ja, und ich wollte noch dazu sagen, ich bin ja auch in einer Beziehung, ich habe ja einen Freund. Mhm. Wie lange ein Jahr schon? Ein Jahr jetzt schon. Und der ratet mir auch schon, dass ich das meinen Eltern sagen soll. Ja. Aber er versteht das auch, dass ich es nicht sagen kann. Ja. Nur ich weiß es wirklich nicht, wie ich das... Ein Dilemma. Ist dein Freund deutschstämmig oder auch Türk? Ja, der ist Deutscher. Ja. Mhm. Ja. Du bist auch Deutscher mittlerweile oder noch... Also ich bin geborener Deutsch-Türke oder Türk-Deutsche hier halt. Ja. Aber habe keinen deutschen Pass oder sowas. Also, nein. Ich fühle mich auch gar nicht wie sozusagen als Türke, weil wie ich schon sagte, ich bin hier aufgeboren und so. Ja. Und habe auch fast nur mit Deutschen zu tun gehabt. Ja. Ines, was würde passieren? Lass es uns mal durchspielen. Du hast es wahrscheinlich 100 Mal schon durchgespielt, wenn du es deinen Eltern sagen würdest. Ja. Was wäre dann? Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, die würden Amok laufen. Was würde Amok laufen bedeuten? Ja, die würden erstmal, glaube ich, nicht glauben. Mhm. So, und wenn es wirklich so ein intensives Gespräch dazu kommen würde, dann weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Am schlimmsten Fälle würden sie mich halt, weiß ich nicht. Am schlimmsten würden sie dich halt? Ja, vielleicht von der Familie absetzen, ich weiß es nicht. Hättest du Angst auch vor heftiger körperlicher Gewalt? Ich schätze mal das eher nicht, aber ich habe auch Angst, meine Familie zu verlieren. Ja, natürlich. Weil die bedeuten mir auch sehr viel. Verstehe. Nicht nur meine Familie, auch meine Bekanntschaften und so alles. Verstehe. Die Farbe schön, dass sie dich auf jeden Fall ausstoßen würden. Dass richtig. Würde einen Bruch bedeuten mit Verwandten, die du vielleicht auch magst und mit denen du gern Kontakt hast. Richtig. Mit den Brüdern, gut, die Brüder müssen das für sich dann entscheiden. Wie schätzt du das bei den Brüdern ein? Die sind ja nun auch hier aufgewachsen und sind vielleicht ein bisschen anders drauf. Könnte es sein, dass die eher auf deiner Seite sind? Ja, ich sag mal so, wir hatten so aus Jux und Dollerei, also unter Brüder halt mal, so ein Schwulengespräch gehabt halt. Ja. So ein kleines, und da sagte mein ganz kleiner Bruder, sagt er, wenn mich ein Schwuler anpacken sollte, dann hau ich ihm auf die, Entschuldigung, Fresse halt. Mhm. Und deswegen... Hast du da auch Angst? Ja gut, vor meinen Brüdern habe ich jetzt nicht so direkt Angst. Nein, aber nicht, dass die jetzt so gerade auf deiner Seite sind und dass die sich für dich großartig einsetzen würden. Genau. Dass ich die eben halt auch enttäusche. Wir spielen mal nur mal so die Möglichkeiten durch. Was würde sein, wenn du es so weiterlaufen lassen würdest wie bisher? Was wäre dann? Ja, nichts. Was soll denn da sein? Dann würde ich immer noch weiter dieses Doppelleben führen. Mhm. Aber andererseits will ich natürlich meinen Freund auch nicht enttäuschen. Ja. Und wenn du immer weiter ein Doppelleben führen würdest, wie würdest du dich dann fühlen, so in der Vorstellung? Ja, ich fühle mich ja so jetzt schon, Entschuldigung, beschissen. Ja, bist du da auch? Weil ich keinen Bock mehr habe. Ja, ich möchte ja gerne auch das anziehen wollen, was ich gerne anziehen möchte. Und so mich auch stylen wollen, wie ich mich gerne auch stylen Ach so, da achtest du auch schon drauf, dass du dich anders anziehst als... Ja, selbstverständlich, das muss ich ja. Aber das ist doch heute alles so verschwommen. Die letzten Macho-Jungs sind gestylt bis zum geht nicht mehr. Man kann das nicht mehr auseinanderhalten. Ist das ein Schwuler oder nicht ein Schwuler? Ja, schon, natürlich style ich mich schon. Aber wenn ich jetzt irgendwie jetzt noch anders umstylen würde, zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt in Augenbrauen zupfen, andere Sachen anziehen und so alles, dann würden die das merken, auf jeden Fall. Achso, verstehe. Du bist da vorsichtig, ja. Ja. Ja, Ines, das ist jetzt eine ganz, ganz große Frage, die du da stellst und ein irres Dilemma, in dem du steckst. Ja. Meine große Ausrichtung in dieser Fragestellung ist letztendlich immer die, dass ich sage, man muss das tun, was man ist. Und man muss auch zu dem stehen, was man ist. Ja, da hast du vollkommen recht, auf jeden Fall. Und das ist ja auch so, aber und man wie muss, du sagst, und andererseits sehe ich ja auch meine Familie. Also ich hatte ja schon mal keine Sorge, deine Familie zu verletzen. Wenn, dann verletzen die sich selbst durch ihre Einstellung. Ich nehme deine Sorge ernst, dass du Angst hast, sie zu verlieren. Das ist bitter, das tut weh. Richtig, das wird mir auch am meisten weh. Ja, das tut total weh. Auch enttäuschen und so alles. Ne? Aber andererseits, was ist die Alternative? Deswegen habe ich dich gerade nochmal gefragt. Die Alternative, ja, letztendlich müssen die es einfach akzeptieren, ja, was ich bin. Ja, und die Alternative, oder wer ich bin. So, ja, genau. Und die Alternative wäre ein Leben in Lüge. Ja, und vor allem, ich sag mal so, wenn ich den ersten Schritt mal tun würde, dann wird es für mich noch leichter fallen, aber halt dieser erste Schritt zu tun, das ist für mich das Problem. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie ich es tun soll, ich weiß nicht, was ich tun soll und ich weiß nicht, wann ich es tun soll. Nein, nein, die Frage des Wie und Was ist ganz einfach beantwortet. Ja. Indem du in den entscheidenden Satz sagst, liebe Eltern, ihr wundert euch, dass ich keine Freundin habe, ich bin schwul. Das ist der Satz. Ja. So. Und dann geht's los. Und dann beginnt für dich ein neues Leben. Dein neues Leben hat schon begonnen, als du dich für dich entschieden hast, schwul zu leben. Das war der erste große Schritt für dich. Ja. Respekt. Viele, auch die in sehr traditionellen Familien leben, trauen sich nicht mal das. Der zweite Schritt ist wirklich, das wirklich ganz nach außen gehen und zu sagen, auch für der Familie, liebe Leute, ich stehe auf Männer. Und dann, ja, mein Freund sagte ja auch schon, lass uns zusammen da hingehen, wenn du nee, würde dich ich selber nicht traust. Und nein. Ich habe auch gesagt, nein, das möchte ich jetzt nee, auch. Nee, finde ich auch, das musst du alleine regeln. Ja, letztendlich meinte es ja auch nur gut, er möchte ja einfach nur bei mir sein und zu mir stehen eben halt. Ja. Und ich dachte ihm auch, dass es erst... Aber das wäre auch ein zu großer Überfall auf deine Familie, finde ich. Ja, das denke ich nämlich auch. Mhm. Ja. Nein, das musst du allein, das ist dein Bier, das musst du alleine regeln. Ja. Ich würde dir raten, das zu tun, Enes. Über kurz oder lang wirst du es tun müssen, vermute ich. Ja. Und je früher du es machst, desto besser für dich, für dein Selbstbewusstsein auch, für dein Selbstwertgefühl. Trotz aller Schmerzen, die unter Umständen damit verbunden sind. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, oder habe immer die Hoffnung in solchen Fällen, dass nach dem erstmaligen Schock dann doch die Eltern zur Besinnung kommen und die Liebe siegt, die Liebe zu ihrem Sohn siegt. Und dass die Eltern dann letztendlich doch zu dir stehen, das will ich mal hoffen. Aber man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also entscheide dich für die Wahrheit und entscheide dich nicht für die Lüge. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann und auch, finde ich, von meiner Moral. Ja, wie ich schon sagte, ich möchte es ja selber auch, weil ich habe auch keine Lust mehr so zu leben. Okay, dann tu es. Wie ich zurzeit liebe. Dann mach es. So, und wie ich schon sagte, ich weiß es aber nicht, wie ich es jetzt genau sagen soll. Und ja, das hat man gerade schon. Ja. Du musst es dann tun. Du musst es einfach tun. Kein leichter Gang. Schwierige Nein, auf Geschichte. Keinen Fall, ja. Dennoch würde ich sagen, tu es und ich wünsche dir sehr viel Glück dabei. Okay. Sehr viel Mut vor allen Dingen auch für den Schritt. Okay, danke schön. Ines, alles Gute wünsche ich. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, 0800 220 5050. Mit wem machen wir weiter? Ich würde mal sagen, wir machen mit Lena weiter. Und Lena ist 39. Hallo Lena. Guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's, Lena? Ja, also ich bin 39. Ich habe 3 Kinder. Ich bin seit 8 Jahren in einer festen Beziehung. Mhm. Habe eine Tochter mit in die Beziehung gebracht. Meine Tochter ist 16. Mhm. Und habe mit dem Mann, mit dem ich jetzt seit 8 Jahren zusammenlebe, noch 2 Kinder. Ja. Bei uns kriselt es bestimmt schon ein Jahr, kracht. Ja. Er ist nur am Arbeiten. Was arbeitet er? Auf dem Bau, ist ständig auf Montage. ist kein Vorwurf, aber wir haben keine Zeit mehr für unsere Beziehung. Wenn er dann nach Hause kommt, ist er halt eben so eingespannt und so kaputt von seiner Arbeit, dass er überhaupt keinen Nerv und keinen Bock mehr hat für irgendwelche anderen Sachen. Und er ist dann auch oft viele Nächte nicht zu Hause, weil er unterwegs irgendwo ist und arbeitet. Genau, also uns bleibt maximal der Sonnabend und der Sonntag. Ich bin über die Woche mit den Kindern alleine. Mhm. Ich gehe stundenweise arbeiten im sozialen Bereich und ich manage das alles hier. Ist auch überhaupt kein Thema. Mhm. So, wie gesagt, bei uns kriselt es jetzt schon eine Weile und ich habe mich dann schweren Herzens entschlossen, von ihm zu trennen. Habe aber schon, kämpfe schon seit Monaten so mit dem Gedanken und ich habe natürlich jetzt für mich einen ganz großen Fehler gemacht, habe natürlich in der Beziehung, wo ich jetzt noch bin, eine Liaison mit jemand anders angefangen. Ach so. Das läuft jetzt seit 2 Monaten. Wo hast du den kennengelernt? Im Internet. Im Internet. Wo man sich heute so kennenlernt. Ja. Alt und jung lernen sich im Internet kennen. Das ist schon verrückt. Und ja. Bist du verliebt in den Typ? Nein. Nein? Nein. Nur Sex oder was? Ach, Domian. Na, Lena, nur raus mit der Sprache. Nicht mal Sex? Doch, doch. Natürlich. Trefft ihr euch oft? Bitte? Trefft ihr euch oft? Ja, wir haben uns jetzt des Öfteren getroffen. So, ich habe vor 3 Wochen zu meinem Partner gesagt, dass ich mich trennen möchte von ihm, dass es aus und vorbei ist, dass es nicht mehr geht. Und auf einmal fing der Mann an, mit mir zu reden. Wie noch nie. Also wie in all den 8 Jahren hat er... Hast du denn vorher nicht mal versucht, ihn wach zu rütteln? Und natürlich, zu sagen, oft. Ja. Seine Eltern, ich habe sehr gutes Verhältnis zu seinen Eltern und seine Eltern auch hier als wie, sieh doch mal, was du da hast. Und lass mich mal eben noch mal fragen, dass du sagst, es geht nicht mehr in der Beziehung. Das liegt ja dann nicht nur ausschließlich daran, dass er viel arbeitet. Da muss man noch eine ganze... Also ich hatte das Gefühl gehabt, dass wir auf der Stelle treten in unserer Beziehung. Ich habe mich praktisch weiterentwickelt und es kam von seiner Seite her nichts mehr. Langweilt er dich? Jein. Also ja. Ja, wenn du das so krass sagst, ja. Mhm. So, also, muss dazu sagen, habe ihm dann die Pistole auf die Brust gesetzt und auf einmal kamen Sachen zum Vorschein, die er nie so ausgesprochen hat. Nichts Negatives gegenüber mir. Ich muss dazu sagen. Also du hast dich gewundert darüber, was er sagte. Ja, und positiv überrascht warst du. Ich wusste gar nicht, was für ein Wortschatz er hat und was für Wörter oder was für Gedankengänge doch aus diesem Mann herauskommen. Welche Wörter haben dich, oder welches Wort hat dich am meisten beeindruckt, was er jetzt... Er hat gesagt, zum Beispiel, wo ich total perplex war, wo ich bald ohnmächtig war, er hat gesagt, und das war wirklich nicht nur daher gesagt, er hat zum Beispiel gesagt, er kann sich ein weiteres Leben ohne mich und ohne mir und ohne den Kindern nicht vorstellen. Das ist natürlich eine tolle Aussage, ein großes Liebesbekenntnis. Das hast du noch nie gesagt. Ja. Und vorher hast du dich, auch vernachlässigt gefühlt. Ja, aber auf jeden Fall. Aber wie? Ja, aber das klingt doch eigentlich ganz gut. Du hast den wachgerüttelt durch deinen elementaren Satz, ich will gehen. Ja. Ich habe ihm gesagt, er möchte sich bitte eine eigene Wohnung nehmen und da hat er gesagt, er geht da dran kaputt. Und das dürfte nicht das Argument sein. Aus Mitleid bleiben wir nicht zusammen, ne, mit Leuten. Ja, habe ich oft zu ihm gesagt, sag ich, pass auf, sag ich, unabhängig davon, wir haben als Paar gescheitert, sag ich, deshalb heißt das aber nicht, dass wir als Mutter und Vater gescheitert sind, sag ich, du wirst immer der Vater unserer Kinder bleiben, sag ich, ich werde alles dran setzen. Ja, ja. Natürlich mit deiner Hilfe, dass es den Kindern mit uns beiden gut geht. Dennoch, Lena, habe ich da gerade so rausgehört, dass aufgrund dessen, dass er sich jetzt irgendwie doch so ganz anders plötzlich äußert, dass du nachdenklich geworden bist und vielleicht deine Entscheidung rückgängig machen möchtest? Ja, also es ist so, er ist ja auf Montage, er lebt weiterhin hier. Also wir haben uns jetzt in den letzten 3 Wochen, deshalb komme ich mir jetzt unwahrscheinlich schäbig vor und deshalb habe ich heute jetzt in der freien Themennacht auch hier bei dir angerufen, um mir einfach auch mal ein bisschen Luft zu machen. Wir haben in den letzten 3 Wochen uns doch so ein bisschen angenähert. Er hat all die Wochen, wenn nicht so über Monate, immer auf der Couch geschlafen, das Wochenende. Und es keine Anerkennung, keine Nettigkeiten, keine Zärtlichkeiten mehr. Und das ist jetzt anders gewesen, die letzten Wochenenden? Ja, die letzten Wochenenden. Ihr habt gekuschelt. Er ruft mich an, er sagt mir, wer sehr mich begehrt. Und das klingt doch gut. Ja. Habt ihr auch die letzten Wochenenden mal miteinander geschlafen? Ja. War gut? Also wir haben, sehr. Sehr sogar. Pass auf, Domian. Und das ist ja das Problem, was mir die Sache so wahnsinnig schwer macht. Es hat geknallt, es hat gefunkt, es hat gesprüht, wie wir dann natürlich miteinander dann wieder verkehrt haben. Ja. Wie auch immer, wir hatten bestimmt 4-5 Monate überhaupt nichts miteinander. Ja, das klingt doch alles super. Ja. Was, ich höre so ein großes Aber da bei dir. Wie gesagt, ich habe mich dann was verrannt. Ich habe diese Affäre. Die Affäre kann man beenden. Der Verstand sagt beenden, na klar. Du bist nicht verknallt in die Affäre, das ist nur Sex. Nein, hast du jetzt mit deinem Mann, auch mit deinem Partner wieder? Ich treffe mich regelmäßig mit dem. Ich hatte heute Abend zum Beispiel diesen Abend oder die Nacht geplant oder wie auch immer. Und bin dann wirklich von dieser Affäre, klingt furchtbar, aber von diesem Mann unterm fahrenscheinigen Vorwand weg und bin nach Hause gefahren, weil ich mich einfach so elendig gefühlt habe und bin nach Hause und hätte mich, hab mich im Spiegel angeguckt und hätte mich ankotzen können. Entschuldigung, jetzt. Ja, Lena, Moment mal, aber ist das doch alles wunderbar, finde ich. Da hat ein Paukenschlag stattgefunden, indem du das gesagt hast, er ist wach geworden, indem du deine Affäre angefangen hast, hat sich richtig was aufgemischt bei dir in deinem Leben. So, aber jetzt sieht es doch wirklich so aus, als würde es sich gut fügen hin wieder zu deiner Partnerschaft. Das ist doch toll. Die Affäre kannst du doch sofort beenden. Die kann ich sofort beenden. So, richtig. So, und dann lass dich doch, dann pack die Gelegenheit doch am Schopf, das ist doch eine Chance. Und sieh zu, dass du deine Partnerschaft wieder so richtig auf die Bahn kriegst. Was würdest du denn meinen oder was würdest du denn empfehlen? Sollte ich denn gegenüber meinem Partner mit auf den Karten spielen und ihm das sagen? Ja, würde ich ja jetzt auch sagen. Jetzt, das ist jetzt alles so ernst, das würde ich sagen. Dann wird ihm vielleicht noch klarer. Dieser Affäre? Ich würde alles jetzt auf den Tisch legen. Ja. Aber ich würde, wenn du dich vorher entschieden hast, auch die Affäre dann schon beendet haben. Ja. Dann fühlst du dich besser, weil du dich beschissen ihm gegenüber vorkommst, deinem Partner gegenüber. Mhm. Ich finde das auch wichtig, ihm macht das vielleicht noch mal mehr deutlich, wie ernst die Situation war. Mhm. Und vor allen Dingen, er hat ja ein schlechtes Gewissen, dass er sich die letzte Zeit schlecht verhalten hat. Nun kannst du auch ein schlechtes Gewissen haben, dann seid ihr wieder ein bisschen quitt und das ist vielleicht dann seid ihr auf einem Level. Denkst du, ich habe jetzt verkehrt gespielt, er hat verkehrt gespielt, jetzt haben wir beide verkehrt gespielt? Ja, manchmal kann man sich wirklich so einigen, sagen, komm, Schwamm drüber, du hast damals missgebaut, ich habe missgebaut und es hing irgendwie zusammen. Ich spiele meine Runde nicht mit dir und du spielst meine Runde. Aber freu dich doch wirklich, dass sich das irgendwie scheint wieder hinzubiegen. Aber, ich weiß nicht, ob du so nachvollziehen kannst. Ich fühle mich, wie gesagt, unwahrscheinlich elendig in diesen 8 Jahren. Dieses Thema Fremdgehen war für mich noch nie so brisant wie jetzt. Ich muss noch mal fragen, mit den Zeiten, gerade war ich ein bisschen durcheinander. Hast du diese Affäre angefangen, nachdem du deinem Partner gesagt hast, du willst dich trennen? Nee, das war schon vorher. Du Luder. Feier. Nein, Lena. Ich meine, Gott, wir sind alle Menschen. Irgendwie kann alles sowas mal passieren. Und ich bin absolut optimistisch, dass ihr eure Beziehung wieder hingebogen bekommt. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob du mich jetzt so richtig verstehen kannst. Wie gesagt, heute Abend, oder gestern Abend, ich bin dann wirklich 23:30 nach Hause. Ich war von diesem anderen Mann da weg. Wie gesagt, ich wäre ja eigentlich normalerweise bei ihm geblieben. Mhm. Wir haben da schön uns essen kommen lassen und haben Weinchen aufgemacht und alles wunderbar und Kerze an und toll und super Stimmung. Alles wunderbar. Aber ich fand es einfach, die Stimmung, es war alles in Ordnung. Ja, alles wunderbar. Er hat mir die Füße gekrault, alles super. Und Hat er außer Füße kraulen noch was anderes gekrault? Ja. Nein. Nein. Dem Moment heute Abend. Nicht. Ganz im Ernst. Also es gab keinen Sex heute Abend mit dem. Heute Abend nein. Und du bist dann gegangen. Ich bin dann gegangen. Ja, aber das sagt doch alles aus, dass dein Herz... Er hat mich dann wirklich bombardiert mit SMS und hin und her und hopsasa und tralala. Ach so, und fairerweise muss ich natürlich sagen, jetzt kommt wieder aus deinem Mund wieder dieses Luder, ja. Dieser andere Mann weiß natürlich nicht, dass ich mit meinem... Okay. ...zusammen bin. Morgen machst du, oder heute Nacht machst du noch per SMS Schluss mit der Affäre. Oh, wie Nadel damals hier zu dem Siegel. Oh, ja, ist völlig egal. Wenn du mit denen das kein großes Liebesgeschichte war, das bisher nur so eine Erotikspielerei war, kann man das auch machen. Der andere Mann, das macht die Sache natürlich auch ein bisschen komplizierter. Er hat gesagt, er geht vielleicht irgendwann mal wieder zu seiner Frau zurück. Er möchte aber gerne mit mir irgendwo eine freundschaftliche Beziehung aufbauen. Nee, nix. Aber ich, weißt du, gibt's mir, nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn man mit einem Mann irgendwie sexuell was hatte, dass man danach noch eine freundschaftliche Beziehung... Ja. Halte ich auch nicht so viel von der Theorie. Nein. So, du machst Schluss mit dem Typ. Ja. Vielleicht gleich nach unserem Gespräch. Ne? Kann man ja. Schnell mal simmeln. Brauchst du keine großen Romane simmeln. Das geht zack, zack. Und wann kommt dein Mann wieder? Morgen Abend. Morgen, gut. Feiertag, ist er zu Hause? Ja. Ja. Hat man Donnerstag, Freitag, Sonnabend, Sonntag, Montag. Na. Montag hat seine Mutter 65. Hochzeitstag. Riesengroße Feier mit 40 Verwandten. Gut, dann müsst ihr vorher aber euch, das muss alles hingebogen sein vorher. Aber Domian, überlege doch mal, verstehe mich bitte, ich sage ihm das mit diesem fremden Mann, der fällt aus allen Wolken, der will mich doch bei dieser Feier gar nicht mit dabei haben. Weiß ich nicht. Es ist ja alles erklärbar. Es ist ja nicht einfach ein leichtsinniges Fremdgehen. Es ist ja passiert in der Endphase größter Unzufriedenheit und wo du auch schon innerlich damit klar dir überlegt hattest, dass du dich trennen willst von deinem Partner. Also das hat ja schon ein anderes Gewicht, als wenn du einfach mal so mitten in einer relativ guten Beziehung fremdgegangen wärst, nur mal so aus Lust und Laune. So ist es ja nicht. Weißt du, ich finde es auch gut, wenn du es ihm sagst, weil du dich dann klarer fühlst und du brauchst kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Und es passiert nicht, es könnte ja sein, dass es irgendwie dann doch noch durchsickert, nachträglich an deinen Partner. Und das wäre natürlich eine Katastrophe. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Reinen Tisch machen. Jetzt müssen wir aufhören, weil meine Zeit läuft weg. Ja. Aber wir sind ja uns völlig im Klaren. Ich bin ganz optimistisch und wünsche euch alles Glück der Welt und ein, wenn auch jetzt vielleicht am Anfang etwas schwieriges Wochenende, aber dann doch noch ein sehr schönes Wochenende. Und eine schöne Familienfeier vor allen Dingen. Ja, danke schön. Lena, alles Gute wünsche ich. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, ich habe meinen Glauben verloren. Ich möchte mit Leuten sprechen, die einmal sehr religiös waren. Vielleicht gar nicht mal so sehr religiös, aber einfach einen normalen Glauben hatten oder einen tiefen Glauben auch vielleicht hatten. Und aufgrund eines Ereignisses, eines Vorfalls, eines Schicksalsschlages, vielleicht aber auch aufgrund eines Entschlusses von heute auf morgen ihren Glauben verloren haben. Oder vielleicht auch nicht von heute auf morgen, sondern so peu à peu ihren Glauben verloren haben. Vielleicht auch noch mit Leuten, die sagen, ich habe den Glauben an die Menschen verloren oder den Glauben an meinen besten Freund verloren, weil er das und das und das gemacht hat. Das ist unser Thema morgen. Ich habe meinen Glauben verloren. Wer gerne mit mir darüber sprechen möchte, 0800 220 5050 morgen ab 0 Uhr anrufen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Oder natürlich auch mailen, rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Elisa, 60 Jahre alt. Hallo Elisa. Hallo Domian. Ja, hallo Elisa. Grüß dich. Um was geht's denn bei dir? Um was geht es? Es geht darum, dass ich eigentlich schon sehr lange alleine lebe. Ja. Und eben halt 60 bin oder 60,5. Ja. Und schon sehr lange eben alleine bin. Und das macht mir schon große Sorgen, weil ich schaue mich im Spiegel und sehe eigentlich eine ganz nette, liebe, spritzige, lustige Frau. Wie lange lebst du denn schon alleine? Wo die Männer hinschauen. Wie lange bist du denn schon alleine? Seit 1985. Seit 85? Das ist natürlich eine lange Zeit. Ja, ich habe zwischendurch meine Partnerschaft gehabt, aber das ging halt in die Brüche. Wie lange? Hm? Also nach 85 hattest du doch schon noch meine Partnerschaft? Ja, natürlich, klar. Aber jetzt bin ich doch schon sehr lange alleine. Ja, wie lange denn jetzt so definitiv alleine? Ja, 10 Jahre. 10 Jahre. Hm. Ja. Warst du auch schon mal verheiratet? Ich war zweimal verheiratet, ja. Kinder? Ja. Ja. Die sind erwachsene Menschen mittlerweile. Sind erwachsen, ja. So, und du sagst irgendwie, die Zeit rennt und die Zeit geht vorbei. Ich gucke. Darum geht es ja eigentlich gar nicht, dass die Zeit wegrennt. Ne? Es geht einfach darum, dass ich nicht diesen Menschen finde, den ich suche. Denn ich bin Mormonin. Ja. Und da ist es sowieso etwas schwieriger, einen Partner zu finden. Ja. Wir haben eine ganz tolle Kirche. Erklär mal unseren Zuschauern und Zuhörern, was ist eine Mormonin? Was ist das? Ja, ich bin jetzt also seit 5 Jahren getauft. Also bei uns wird man also in einem großen Becken getauft mit einem weißen Kleid, was ich ganz toll finde, sehr, sehr schön. Mhm. Und bei uns ist eben so, dass eben Regeln gibt und die man eigentlich erfüllen sollte. Es wird also niemand dazu gezwungen. Aber bei uns ist auferlegt, dass wir nicht rauchen, nicht trinken. Ja. und eben halt vor der Ehe keinen Sex haben. An was glauben die Mormonen? An dasselbe wie alle anderen auch. Wir glauben an Gott. Wir haben unsere Propheten. Auch an Jesus Christus? Auch, ja, auch natürlich, selbstverständlich. Da ist es nicht viel anders, aber wir legen Zeugnis ab über uns selber. Ja. Wir reden da, wir gehen also nach vorne und geben unser Zeugnis ab. Mhm. Und ja, und das ist eigentlich ganz toll. Also ich fühle mich in dieser Kirche so toll. Ich war vorher katholisch und das war also das größte Chaos. Seit wann habe ich das gerade richtig verstanden, dass du vor 5 Jahren erst getauft worden bist? Ja. Also mit 55. Ja. Und bist du da dann auch erst in diese Kirche, die Mormonenkirche, eingetreten? Ja, richtig. Ja, wie kann das, wenn man mit 55 sagt, ich war katholisch und gehe zu den Mormonen? Warum? Ja, das war ein langer, langer Prozess. Ich kannte die Kirche eigentlich schon 15 Jahre, ne? Ja. Wir haben ja unsere Missionare, die missionieren in der Stadt, ne? Sprechen also die Leute an, haben also dunkelblaue Anzüge meistens und so ein Schildchen drauf. Was ist denn der Vorteil gegenüber der katholischen Kirche, wenn man Mormon ist? Ja, das ist ein riesiger Unterschied. Warum bist du lieber Mormone als denn Katholik? Weil die Mormonen, die leben die Bibel, also unsere Bibel, ja. Wir leben, also wir sagen nichts großartig. Sagen die Katholiken wir auch. Wir helfen den Menschen. Sagen die Katholiken und evangelischen Menschen auch. Ja, sehr viel, die gehen sehr viel in die Kirche, die Katholiken. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Katholik gleich ist, ne? Mhm. Aber ich habe halt, also mir ist jetzt noch kalt am Rücken, wenn ich daran denke, an die Kirchgänge. Also wir waren also auch zu Hause, wir sind sehr viel in die Kirche gegangen. Ja. Aber wenn ich jetzt in die Kirche gehe, in unsere Kirche, dann ist das so eine Freude. Das ist Freude, Lockerheit. Fühlst du dich emotional mehr aufgehoben bei den Mormonen als früher? Ja, weil sie, die machen ja alles für die Familie. Also die Familie ist das höchste Gut. Mhm. Und vor allen Dingen, was ich da ganz toll finde, bei uns fühlt sich keiner alleine. Jeder hilft den anderen. Ja, aber man muss sich einem strengen Reglement unterwerfen, ne? Nee, was für ein Reglement? Naja, also wenn man zum Beispiel Sex vor der Ehe haben will. Wenn du nicht rauchst und nicht trinkst, für mich ist das kein Reglement. Naja, für mich schon. Wenn man sagt, kein Sex vor der Ehe, ist schon ein klares Gesetz. Ja gut, okay. Wie steht's denn? Wir haben gerade darüber gesprochen. Das sollte man nicht. Es wird nicht gern gesehen. Nein, natürlich nicht. Nein. Weil das ist ja auch nicht in dieser Bibel drin, dass man Sex vor der Ehe hat. Wir hatten gerade das Thema mit Enis. Wie sieht es aus mit Homosexualität bei den Mormonen? Sünde? Was heißt Sünde? Ich denke, wir tolerieren das, aber es sollte nicht so sein. Hm. Aber ich persönlich habe eine andere Meinung. Ja. Ich persönlich, jeder ist ja eine Persönlichkeit, ne? Ja. Und ich denke, dass ich bin schon so ein bisschen Außenseiter vielleicht, weil ich habe auch schwule Freunde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Und das sage ich ganz offen, auch auf die Gefahr, dass jemand jetzt zuhört aus unserer Kirche. Nein, ich stehe dazu, weil das sind meine besten Freunde und die lasse ich mir einfach von niemandem wegnehmen. Also die sind nicht des Teufels? Nein, für mich nicht. Sehr gut, haben wir das schon mal geklärt. Absolut nicht. Jetzt lass mal über dich reden. Hat jetzt die Tatsache, dass du bei den Mormonen bist, etwas auch damit zu tun, dass du alleine bist und dich vielleicht nicht so traust, auf Männer zuzugehen? Außer Oh nee, das kann ich nicht sagen. Es sind zwei Schwerpunkte beim Suchen. Oder ich suche ja gar nicht eigentlich, weil ich bin eigentlich eine Frau, ich kann auch gut alleine leben. Naja. Nur immer alleine sein will ja keiner. Ne? Suchst du denn nur so im Gemeindekreis der Mormonen? Ja, da sind ja fast nur Frauen. Und die Männer, die sind alle verheiratet oder sie gefallen mir halt nicht. Wäre es denn erlaubt, dass du auch einen Andersgläubigen als Freund hättest? Das ist selbstverständlich. Ja, gut, entschuldige, ich kann ja mal fragen. Also, das ist erlaubt, auf jeden Fall. Also du könntest einen strengen Katholiken oder einen Atheisten auch als Freund haben? Ja, Katholiken, ich weiß nicht. Naja, vielleicht lässt du dich dann taufen. Naja, du musst dann nicht anfangen zu bekehren, ne? Nein, das würde ich auf keinen Fall aber machen. Aber ganz im Ernst, wenn du jetzt einen netten Mann finden würdest und der sagt, ich habe damit nichts am Hut mit sowas, wäre auch okay für dich? Oder wäre das schon? Nein, ist ja nicht okay. Nee. Also diese Voraussetzung ist schon da, dass er also wirklich weiß, dass es Gott gibt. Achso, das ist die Voraussetzung. Das ist die Voraussetzung, aber sonst nicht. Ja, Moment. Rauchen und trinken, ach so, das auch nicht. Für mich persönlich. Moment, nicht von der Kirche. Sicher, die Kirche sieht das nicht gerne, aber ich persönlich würde es nicht gut finden. Ja, und die Kirche ja auch nicht. Ja, die Kirche sowieso. Achso, die sowieso nicht. So, und wenn er mal gerne sein Bierchen trinkt, ist nicht. Nein. Oh. Würde ich nicht akzeptieren. Nicht auch mal ein Glas Wein? Nein. Aber Jesus hat auch Wein getrunken. Nein, der Jesus hat keine Wein getrunken. Er hat unvergorenen Traubensaft getrunken. So. Ah ja, jetzt kommen die. Das heißt, bevor der in die Gärung kommt, bevor es zu Alkohol wird. Ich merke schon, das sind jetzt die Feinheiten der Auslegung. Ja, aber du hast ja was gesagt. Warum? Sage dir das. Warum darf man denn dann nicht mal ein Glas Wein trinken, du lieber Himmel? Weil das spirituell den Geist wirklich vernebelt, auf Deutsch gesagt. Guck dir mal einen besoffenen Menschen an. Ja, ich trinke auch gern ein Glas Wein. Gut, okay. Und ich fühle mich spirituell nicht vernebelt. Also wenn du rauchst und trinkst, also ja. Ich persönlich weiß das, ich habe ja auch mal geraucht und habe auch mal ein Gläschen Wein getrunken. Mir fällt es überhaupt nicht schwer, weil es ist ja nicht so, dass die sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht, sondern die sagen, du sollst nicht, aus den und den Gründen. Ja. Ja? Gut. Also. Und wenn jetzt einer dabei wäre, angenommen, den finde ich ganz toll und er trinkt sein Gläschen Wein, dann würde ich mit ihm einfach Gespräche führen. Ach lieber Gott, dann wäre aber der Spaß schnell dahin. Nee, der Spaß wäre nicht. Du kennst mich ja nicht. Du weißt ja nicht, was ich für eine Powerfrau bin. Ja eben. Wenn du mir mal ein Gläschen Wein ausgehst. Was ist denn sonst mit anderen Genussmitteln? Darf man eine Schokolade essen und Kaffee trinken? Natürlich. Und so? Kaffee trinken auch. Man sollte sich sogar gesund ernähren. Wir legen also ganz großen Wert auf gesunde Ernährung. Darf man denn Kaffee und Tee trinken? Ja, Kaffee sollte man nicht trinken. Ach, Kaffee darf man auch nicht trinken. Lieber Himmel. Was heißt, du sagst immer darf, Domian. Was darf man denn? Wasser und Brot. Alles. Die Welt ist schön, schau dich um. Die Blumen blühen. Das ist aber eine strenge. Strenge Religion, du lieber das Himmel. Das ist keine strenge Religion. Warum darf man denn keinen Kaffee trinken, Mann? Ja, weil das sind Zusätze drin, die eben auch diese Spiritualität vernebeln. Elisa, das ist doch in Klinik gesagt Blödsinn. Ja, Domian. Na, hör mal. Ich kann jetzt natürlich nicht ausholen, kann dich jetzt bekehren, will ich ja auch gar nicht. Das ist wirklich ein bisschen. Du glaubst gar nicht, wie lustig unsere Leute sind. Ja, ja. Also ich habe die Katholiken noch nie so fröhlich lachen sehen wie unsere. Da kommen wir nach Köln hier. Was meinst du, was hier los ist am Karneval? Ja, Karneval bei euch, ja, ich bin ja Österreicherin. Nein, ja? Aber also da finde ich, da wird der Spaß aber schon ein bisschen aufwendig. Darf man den schwarzen Tee trinken? Auch nicht. Es gibt doch so viele tolle Tees, ja. Was gibt es? Tees. Aber schwarzen Tee darf man nicht trinken. Da ist ja auch wieder Koffein drin. Ja, Koffein ist glaube ich nicht, aber irgendwas anders. Böses. Aber wie heißt das? Was die Spiritualität vernebelt. Aber ich glaube, da hat es ein Kerl aber auch schwer bei dir. Das ist doch nicht schwer. Der muss aber dann aber genau reinpassen ins Muster. Nein, der braucht ja auch gar nicht Mormone zu werden. Darf denn der ich frage, ja, nee, das nicht, aber der darf dann keinen Kaffee trinken, keinen Tee trinken, kein Bierchen trinken, keine Zigarette rauchen? Du hast gesagt Tee trinken. Du kannst tausende von Tees trinken. Aber eben kein Schwarzen. Ich habe jetzt mal gerade auch noch so, Schokolade darf man. Ja, natürlich. Ja, Schokolade und Pralinen auch. Ja. Ja. Darf man denn Auto fahren? Ja, natürlich. Ja, darf man Fernsehen gucken? Ja, ich gucke gerade. Du guckst halt gerade. Elisa, Mann. Weißt du, es ist ja so, ne? Ich bin ja kein Mensch, der jetzt hingeht und sagt, ich muss einen Mann haben. Ja. Aber weißt du, irgendwann fehlt mir auch diese Streicheleinheit. Verstehe. Irgendwann fehlt mir auch mal einfach der Sex. Aber, das ist völlig klar. Darfst du dich denn selbst befriedigen? Dazu gebe ich keine Antwort. Na gut, da darf man als Mormone, darf man sich da selbst befriedigen? Das weiß ich nicht. Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesprochen. Ich glaube, das ist ein ziemlich lustloser Verein bei euch da. Mann. Moment mal, wenn ich verheiratet bin, dann kann ich mit meinem Mann so viel beglücken. Aber für die Unverheirateten, aber noch kurz eine Frage. Wenn du dich jetzt in einen vergucken würdest, dürftest du denn mit dem vorher Sex haben, bevor du mit dem dann heiratest? Ich glaube, ich würde es tun, ja. Obwohl wir das nicht dürfen, würde ich es aber tun. Weil ich denke, dass Sex für mich persönlich... Ja. Er gehört Sex an zweiter Stelle. Erstmal Essen und dann Sex, ja? Ich sage als 60-jährige Frau. Ich glaube, du bist eine ungewöhnliche Mormonin. Kann sein. Elisabeth, es war sehr nett, mit dir zu plaudern. Jetzt ist meine Sendung mal vorbei. Ich wünsche dir einen Karl, der alles so macht, wie du gern möchtest. Aber glaub mir, Domian, ich will dich nicht bekehren. Aber du solltest mal drüber nachdenken. Ja, ich denke drüber nach. Über diese ganze Vernebelung. Alles Liebe, alles Gute. Ich muss alles schaffen. Klar. Tschüss. Ciao. In der Technik, Henrik Hage. Morgen heißt unser Thema, ich habe meinen Glauben verloren. Bis morgen.